1. Wir denen, die sich auf dem Berg Zion und in Samaria in Sicherheit wiegen, obwohl sie als führen Persönlichkeiten die Verantwortung für das angesehen Volk Israel tragen. 2. Besuch die Stadt County, Hamilton Gat, im zu prüfen, ob dies Königreich Mächtiger wären oder ein großes Gebiet besassen als bever sie unterjingen. 3. Oversucht, den Tag des Unheils gedanklich weit von Juk zu schieben, doch durch ihr rücksichtsloses Handeln beschleunigt in Wahrheit den Einzug der Gewalt. 4. Rutjuk auf luxuriosen Elfenbeinbetten aus und genius die Bessen Fleischgerichte von Lammen und Kalben, warende Juk auf ihren Polstern bequem markt. 5. Sink Bellenglos Lieder zum Klang der Harf und bildet Juk Debi ein, musikalische Benzo Schopfrisch begabt zu sein wie König David. 6. Warende Wein aus großen Schalen trinkt und Juk mit Kosperen Olen salbt, blät a volig gleichgültig gegenüber dem Drohenden Untergang der Nachkommen Josephs. 7. Aufgrund dieser Ignoranz wordet a nun die ersten sein, die in die Gefangenschaft ziehen müssen, womit ihr ausschweifenden Fest ein Jahres entfinden werden. 8. Gott, der Herr, hat bei sich selbst geschworen, dass den Hochmut Israels Verabschut und ihr prunkvollen Festungen soe die gesamte Stadt dem Feind preisgeben word. 9. Selbst wenn in einem einzigen Haus zen Männer den ersten Angriff überleben sollten, werden sie letztlich dockel den Tod finden. 10. Wenn ein Verwandter kommt, die Toten zu bestatten, werde aus Angst vor Gott Sohn mahnen, den Namen des Herrn nicht einmal mehr zu erwarnen. 11. Den auf Befehl des Herrn werden sowohl die prachtvollen Palast als auch die Einfachenhäuser in Trümmer geschlagen und vollständig zerstört werden. 12. So wie Förder nicht überfelsen rennen und man das Meer nicht mit Ochsenflut, so wie desinnig ist es, dass das Recht in Gift und Gerechtigkeit in Bitterkeit verwandelt hat. 13. Rundtuch ihr Vermint lichen Folge über unbedutend Ort und Glort forschlicherweise, dass ihr militarisch Markt allein aus eigener Kraft erlangt hattet. 14. Die Schalb Word got ein fremde Nation gegen euch aufstellen, die das gesamte Land von Norden bis Süden besetzen und euch grausam unterdrücken Word.